warum, was im Rauch geschehe, frag nicht warum. Ich kann dir nur mehr sagen, ich hab dich lieb. Das Schönste im Leben wollt ich dir geben. Frag mich bloß nicht als einer, frag nicht warum. Frag nicht warum ich weine, frag nicht warum. Wir gehen auseinander, morgen küsst dich ein anderer. Dann wirst du nicht mehr fragen, warum. Dann wirst du nicht mehr fragen,